Ich habe überall am Körper Gänsehaut gehabt. Das war wirklich so, wow. Das war ein richtiger Wow-Moment. Die 19-jährige Archäotechnikerin Katharina Koll hatte den Pinsel bei den Ausgrabungsarbeiten an der richtigen Stelle angesetzt. Sie war es, die im September 2008 im Hohlefels bei Schelklingen die Flöte entdeckte. Für die junge Tübingerin der erste, für die Wissenschaft ein ganz besonderer Fund, sagte der Archäologe Nicolas Connert. Ein Stück weit eine Sensation. Ich war sehr überrascht, dass es so gut erhalten ist. Es ist wirklich fantastisch erhalten. Das ist, könnte von vorgestern sein. Und war überglücklich, dass es so vollständig war. Auch, dass das Mundstück erhalten war, das hatten wir bislang nie. Also sicherlich die älteste Musikinstrumente auf Erde. Um die 40.000 Jahre soll die knapp 21 Zentimeter große Flöte alt sein, schätzte der 47-jährige Archäologe. Das aus den Knochen eines Gänsegeiers hergestellte Instrument wurde in 12 kleinen Bruchstücken gefunden. Und sie war nicht der einzige Fund des 8-köpfigen Wissenschaftsteams um Nicolas Connert. Wir graben ganz langsam in diesen Schichten. Wir meinten, wir waren komplett durch das Ereignis, ja. Und es war eine Überraschung in diesen rotbraunen, tonigen Sedimente, dass überhaupt in diesen tiefsten Schichten was rauskam. Ja, man hat 2 weitere Elfenbeinfragmente, die ebenfalls Teilen von Flöten sind entdeckt am Hohlefels. Es gab auch eine dritte Elfenbein-Flötenfragment vom Vogelherd. Die Ausgrabungen sind für den Tübinger Archäologen Nicolas Connert von immenser wissenschaftlicher Bedeutung. Weil wir damit dokumentieren können, als moderne Menschen zuerst entlang der Donau in unsere Region überhaupt kamen, dass sie entweder unmittelbar nach deren Ankunft Musik und figürliche Kunst entwickelt haben oder die hatten es schon in der Hand, als sie ankamen. Aber auf jeden Fall nirgendwo auf Erde gibt es ältere Belege für solche Funde. Und für besondere wissenschaftliche Entdeckungen scheint die Schwäbische Alb, vor allen Dingen aber die Höhle Hohlefels, wie geschaffen. Denn ebenfalls im September hatte die Mannschaft von Connert dort bereits die sogenannte Venus vom Hohlefels entdeckt, die älteste Menschenfigur der Welt. Die Schwäbische Alb, das Mekka der Archäologie. Ich bin alles anders als enttäuscht mit den Grabungsergebnissen. Natürlich, das kommt alles nicht aus dem heiteren Himmel. Wir arbeiten unter meiner Leitung am Hohlefels jedes Jahr, seit 13 Jahren. Es ist nicht so, dass wir nichts investieren. Das ist alles eine sehr mühselige, teilweise teure Angelegenheit. Für die kommenden Monate stellt Connert aber keine weiteren Funde in Aussicht. Ein Grabungsjahr wie 2008 wird es wahrscheinlich in unserer Region nicht mehr geben. Ich nehme die Dinge so, wie sie kommen.